Telekom Fernsprecher Emmeranstraße an Radio Apuré. Von der derzeitigen Ausrüstung gehören zwei junge Damen, die hier gerade mit Händen und Füßen signalisieren, dass sie an diesem Fernsprecher telefonieren möchten, sodass ich mich etwas zurückziehen werde. Neben diesem Telekom-Fernsprecher befindet sich auch noch ein 5-Cent-Telefon. Hier telefonieren sie billig. Eine blau-gelbe Kabine mit einem Sonnenblumenaufkleber. Ansonsten hier außer an Telefonzellen telefonierende Menschen keine besonderen Vorkommnisse.